pharmacy. Come with me. Pharmacy, come with me. We'll be right back. Und das ist die neue Henderson Cold. Kommt auf Trusty Tracks 2054 im Februar. Yes, da müssen wir mal ein bisschen drüber reden, weil sonst steht die Nummer morgen wieder im Internet. Ja. Und das brauchen wir nicht, gell Kai? Ja, genau, brauchen wir nicht. Weil nicht. Das bringt nichts. Machen wir nachher noch, weil ich die B-Seite nachher noch spiele. Okay. Beziehungsweise die A-Seite, das ist die B-Seite. Ach so. Yeah. Gut, dann würde ich sagen, wenn ihr weiter mailen wollt, message@sunshine-live.de oder 0185665534 für das Telefax, für das gute alte Telefax. Ha? Hier, Kai. Ja, was ist da. Was ist der Vorteil am Fax gegenüber der Mail? Du hast was zum Wegschmeißen. Nein, sagen. Fast. Sag mal was. Du kannst dir mit dem Papier der Arsch abputzen. Da haben wir dringende Verkehrsmeldung. Stop and go. Sunshine Live. Stauschau. Die A5 Karlsruhe-Heidelberg zwischen Bruchsal und Raststätte Bruchsal. Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn hier. Bitte vorsichtig fahren.

Transmission. En route to Mars. Mission. We'll be right back. Close. Focus. Focus. Thank you. skin. Skin's the thing that if you got it outside, it helps keep your insides in. Because you're nose, and it's wrapped around your toes, and inside it you put lemon meringue, and outside you hang your clothes. Ain't you glad you got skin? Skin. lost in the sand, lay in the grass. We can talk for hours and watch time pass. As I see you smile, I'm happy and free as you are. Beautiful like the feeling you keep giving me, like the seashells laying in the sand on the beach. Water, play in the water, watch my feet in the tide. Shadow, then dive deep inside. Ride your waves, absorb your rays in the heat. So many ways, you make me complete. Like the weather never changing, so happy and free. You are, you are, you are. Beautiful to me. Beautiful to me. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful. We'll be right back. Sunshine Live Motorola Mix Mission. Get around, get around, get around, get around, get around, get around. Attack is what they're doing on and off.